Mit dem rechten Fuß zuerst. Aber es gab da ein Problem. Einige wichtige Teile der Geschichten konnte man nicht sehen, erleben oder anfassen. Die Krokodildämonen bekamen Pepi und seine Klassenkameraden nie zu Gesicht. Dem Riesen Purusha begegneten weder die Brahmanen noch die Unberührbaren jemals auf der Straße. Zwar redeten die Leute pausenlos von den Göttern, die die Welt erschaffen hatten, aber sie sahen sie nie. Wie konnten sie sicher sein, dass sie wirklich existierten? Dass sie nicht bloß ausgedacht waren? Um dieses Problem zu lösen, organisierten die Könige und Priester verschiedene Rituale. Bei einem Ritual nimmst du etwas, was du wirklich sehen und anfassen kannst, und machst die Leute glauben, dass es aus der Geschichte stammt, die du ihnen gerade erzählt hast. Stell dir einen Priester in irgendeiner großen Stadt vor, der den Leuten immer und immer wieder von einem mächtigen Gott erzählte, der die Welt und alle Regeln erschaffen hatte. Leider konnte der Priester seinen Zuhörern den Gott ja nicht zeigen. Damit die Leute ihm die Geschichte trotzdem abkauften, dachte er sich ein Ritual aus. In einem prunkvollen Tempel ließ er eine prächtige Gottesstatue errichten. Dann sagte er: »Wenn ihr in den Tempel kommt, könnt ihr den Gott sehen. Aber ihr müsst ihm dabei Respekt erweisen. Als erstes müsst ihr euch waschen, von Kopf bis Fuß. Und vergesst nicht, euch hinter den Ohren zu schrubben. Und zieht eure beste Kleidung an. Außerdem müsst ihr jedes Mal ein Geschenk mitbringen.« »Was zum Beispiel?« wollten die Leute wissen. »Einen Kuchen oder eine Ziege oder einen Umhang aus feinem Stoff.« »Okay«, riefen die Leute, »wir bringen Kuchen mit.« »Moment, das ist noch nicht alles«, sagte der Priester. »Ihr müsst draußen vor dem Tempel eure Schuhe ausziehen und barfuß reinkommen. Und immer mit dem rechten Fuß zuerst. Sobald ihr den Gott seht, müsst ihr auf die Knie fallen, euch dreimal verneigen und unser Lied singen. Dann steht ihr auf, tretet 7 Schritte vor, fallt wieder auf die Knie und verneigt euch 7-mal. Das wiederholt ihr mehrmals. Aber nicht vergessen, nie mehr als 7 Schritte vorwärts gehen. Wenn ihr schließlich vor dem Gott steht, dürft ihr seine Füße berühren. Aber auf gar keinen Fall seinen Kopf und seine Hände. Das ist verboten.« »Puh, ziemlich kompliziert«, sagten die Leute. »Aber okay, wenn wir den Gott endlich sehen können, ist es die Mühe wert. Dürfen wir ihn ansprechen?« »Klar«, antwortete der Priester. »Nachdem ihr seine Füße berührt habt, dürft ihr zu ihm beten und ihn bitten, worum ihr wollt. Darum, Regen zu schicken oder irgendwelche Krankheiten zu heilen. Wenn ihr wieder geht, denkt dran, dem Gott niemals den Rücken zuzukehren. Ihr müsst die ganze Zeit rückwärts gehen, ein letztes Mal auf die Knie fallen und euch verneigen, bevor ihr den Tempel verlasst. Wieder mit dem rechten Fuß zuerst, das ist wichtig. Verstanden?« All diese detaillierten Anweisungen gaben den Menschen das Gefühl, dass ein Besuch bei ihrem Gott etwas sehr Besonderes war, das man nicht täglich tun konnte. Deshalb beschränkten sie ihre Besuche auf spezielle Anlässe, zum Beispiel nach der Geburt eines Babys oder wenn sie krank waren und Hilfe brauchten. Kleine Kinder durchschauten die verwirrenden Rituale natürlich nicht so ganz und machten oft Fehler. Sie vergaßen sich, hinter den Ohren zu waschen, betraten den Tempel mit dem linken Fuß oder kicherten bei dem Lied. Aber jedes Mal wurden sie von den Eltern ausgeschimpft. Und so lernten sie nach und nach, wie wichtig es war, jeden Teil des Rituals genau zu befolgen.